geil, war schon alles geil, geil, geil. So geil. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. So geil, so geil, so geil. Mann, ist das geil hier. Ich mag das nicht. Ist das geil.